tritt nicht die Blume, sie knospert so schön. Und geh ruhig zum Duschen, vergiss nicht den Föhn. Verliebt sein ist tragisch, verloren wohl auch. Wenn's brennt, bleibt nur Asche und ein Feuerwehrschlauch. Vergiss nicht das Mädchen an Kasse 10. Sie war zwar erst 20 und sie konnte kaum gehen. Doch die Brüste von ihren waren knospig und zart. Unter der Firmenbluse vom Reutlinger Walmart. Und denk an die Zeiten, die guten zurück. Als noch Friede auf Erden und ein jeder ein Stück Liebe hatte für sich und den Rest von der Welt. Inzwischen hat jeder im Kopf nur noch Geld und die Flotten fahren westwärts. In Holland liegt Schnee und im Norden sterben Robben und keinem tut's weh. Und die Brandung, sie spielt uns ein Lied von der Zeit. Fahr ruhig hin, beschwer dich, wir warten bereits. Und du träumst und du leidest und denkst drüber nach. Warum nimmst du nicht Abschied, letzter Weg übers Dach? Doch dann merkst du verstört, dass du im Parterre wohnst. Und du weinst und du haderst, weil das Springen nicht lohnt. Selber schuld, sagt der Maurer, und er baut dir gleich einen Sprungturm, 3 Meter im Außenbereich. Und du freust dich, steigst hinauf, tauchst lachend hinein. Nur im Becken sollte jetzt halt auch Wasser sein. Jesus Christus, der Fiskus, alles ist eins. Alles ist Schnee von gestern und alles ist meins. Oder Wiesbaden, oder Frankfurt, oder Berlin, München, Stuttgart, Dägerloch, Haberschlacht, Hur.